Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um einen Himmelskörper, der vor allen Dingen für die Astrologen ein ziemliches Problem dargestellt hat. Als er nämlich entdeckt wurde, musste das gesamte astrologische System umgeschrieben werden. Bis dahin hatte man gedacht, es gäbe 6 Planeten im Sonnensystem und den Mond, also 7 wesentliche Himmelskörper. Und als man den entdeckte, hatte man auf einmal 7 Planeten. Nun, 1841 entdeckte man einen Planeten namens Uranus. Und dieser Planet hat merkwürdige, ganz merkwürdige Eigenschaften. Der liegt nämlich schief. Warum liegt Uranus schief? Tja, dieser Planet war der erste und einzige Planet, den man gefunden hat durch Zufall. Eigentlich durch Zufall. Sir William Herschel, also er wurde, zu der Zeit war er noch nicht geadelt, William Herschel, ein Deutschstämmiger, der in England als Musiklehrer anfing, als Musiker eigentlich, und über ein Buch über Harmonielehre an ein Buch über Optik kam und dann zur Astronomie kam, der entdeckte durch Zufall mit seinem Fernrohr ein Scheibchen am Himmel. Ein Scheibchen im Sternbild der Zwillinge. Und zwar machte dieses Scheibchen, das ist immer merkwürdig, ne? Sie wissen ja alle, wenn Sie am Himmel sehen, die Sterne sind Punkte. Und wenn nun jemand in einem Fernrohr ein Scheibchen sieht, dann könnte das etwas sein, das viel näher ist an der Sonne als die Sterne. Also dieses Scheibchen machte ihn schon mal unruhig. Und er dachte am Anfang, nachdem er 4, 5 Nächte beobachtet hat, es könnte ein Komet sein, denn das Ding bewegte sich am Himmel. Während die Sterne, die Fixsterne ja am Himmel fix stehen, deswegen heißen sie ja Fixsterne, hatten wir hier einen Wanderer offensichtlich vor uns. Das kann entweder ein Komet sein, dachte er sich, oder vielleicht ist es sogar ein Planet. Aber, wie das so ist, zu dieser Zeit dachte man eben noch völlig in geordneten Bahnen und man konnte sich nicht vorstellen, dass unser Sonnensystem mehr Planeten hat als die 6, die man schon kannte. Also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Und den Mond eben, wie gesagt, noch dazu, vor allem nicht für die Astrologen. Und Herschel selber war auch nicht wirklich davon überzeugt, dass es sich dabei um einen Planeten handelt. Er dachte, es wäre ein Komet. Ein russischer Mathematiker, der zu der Zeit gerade in London war, der rechnete die Bahn des Körpers aus und stellte fest, es muss sich um einen Planeten handeln. Tja, und jetzt war Herschel allerdings clever genug, auf diese Bahn aufzuspringen, nämlich zu sagen, jawohl, wenn es ein Planet ist, dann muss ich auch sofort persönlichen Profit daraus ziehen und schlug vor, diesen Planeten zu nennen nach seinem König Georg. Das brachte ihm eines ein, nämlich eine Dauerstelle als Hofastronom. Das ist heute leider Gottes nicht mehr so einfach, eine Dauerstelle in der Astronomie zu kriegen, wenn Sie irgendwas am Himmel finden und Sie benennen es nach dem Ministerpräsidenten, nach dem Staatspräsidenten oder sonst irgendwas. Da kriegen Sie nie eine Dauerstelle. Aber damals war es noch möglich. Aber trotzdem, dieser Planet wurde nicht König nach dem König Georg III. Genannt, sondern er wurde Uranus genannt. Warum nun? Die Astronomen hatten sich darauf geeinigt, sämtliche Planeten irgendwie nach der griechischen Mythologie zu benennen. Und so war Uranus diesmal dran. Uranus, einer der Urgötter, Sohn und Vater der Gaia, der Vater, wie war das, von Kronos und der Titanen. Ja, Titanen sind die Vorläufer der griechischen Götter. Also man stellte sich also vor, da draußen sitzen wirklich ganz wichtige Götter. Was wusste man dann über den Planeten? Eigentlich wusste man so gut wie nichts von ihm, weil er war offensichtlich so weit von der Sonne entfernt, dass man nicht so richtig Einzelheiten bei ihm entdecken konnte. Es war eben nicht so schön wie bei Saturn und Jupiter, wo man richtig schön Streifen zum Beispiel auf der Oberfläche sehen konnte, also in der atmosphärischen Oberfläche. Sie kennen die Bilder von Jupiter zum Beispiel mit dem roten Fleck oder die vom Saturn. Da kann man richtig Streifen sehen, das heißt, man kann richtig sehen, wie das Ding sich dreht. Bei Uranus war nur so ein kleines hellblaues Scheibchen zu sehen. Der musste also eine ganze Ecke weit weg sein. Und letztendlich ist er also auch 19 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Also so richtig was über Uranus wusste man nicht. Bis 1986 ein kleiner Erdling, ich fand es so toll, wie es geschrieben war, ein kleines Raumschiff hatte sich tapfer durch den interplanetaren Raum zum Uranus bewegt. Voyager 2. Voyager 2 brachte 1986 zum ersten Mal direkte Bilder vom Uranus mit. Der hatte vorher schon 4 Jahre gebraucht, um von der Erde bis zum Saturn zu kommen und brauchte jetzt aber nochmal 4 Jahre, um bis zu diesem Planeten zu kommen und endlich mal richtige Bilder zu liefern. Was ist denn nun mit diesem Planeten los? Und dieser Planet hat Eigenschaften, die sind unglaublich. Ich will Ihnen mal ein Bild von diesem Planeten zeigen. So sieht Uranus aus. Das ist unser Planet Uranus. Und hier haben Sie schon ein Bild vor sich von einem Teleskop, nämlich von einem Hubble Space Teleskop. Das ist gar nicht von Voyager 2. Das ist noch viel besser geworden als die Bilder, die Voyager 2 ursprünglich geliefert hat, weil das Hubble Space Teleskop einfach eine wesentlich empfindlichere Aufnahmetechnik hat. Was Sie hier sehen, ist der Planet Uranus und Sie sehen diesen Pfeil. Dieser Pfeil zeigt Ihnen, wie dieser Planet sich dreht. Er zeigt Ihnen die Rotationsachse. So, und jetzt gehen wir einen Moment ins gesamte Sonnensystem. Das ganze Sonnensystem ist eine große Scheibe. Und in dieser großen Scheibe sitzt in der Mitte die Sonne und alle anderen Planeten drehen sich um diese Sonne herum. Also, wie drehen sie sich? Nun, diese Planeten haben alle Rotationsachsen, die praktisch mehr oder weniger senkrecht auf dieser Scheibe stehen. Also, das ist das Sonnensystem und die Rotationsachsen der Planeten sind mehr oder weniger senkrecht. Ein bisschen geneigt, aber fast senkrecht. Der da, also Uranus, liegt so in dieser Scheibe. Das heißt, die Sonne, wenn meine Faust die Sonne ist, dann dreht sich dieser Planet eben nicht so wie alle anderen Planeten, sondern er dreht sich so. Das führt dazu, dass er bei seiner 40, der braucht 80 Jahre, um die Sonne herumzukommen, dass 40 Jahre sein Nordpol auf die Sonne zuzeigt und 40 Jahre sein Südpol. Dieser Planet ist gekippt. Und da er immerhin 15 Mal so schwer ist wie die Erde, er ist 19 Mal so weit weg von der Sonne wie die Erde, das heißt, er ist richtig kalt, kann man sich schon vorstellen, und er ist 15 Mal so schwer wie die Erde, da erwartete man die tollsten Sachen auf diesem Planeten. Als aber Voyager 2 auf den Uranus zuflog, tja, das war eine Geschichte, die ist was ganz merkwürdig. Als Voyager, ich sagte ja vorhin schon, wir kennen ja all die Bilder mit den Streifen auf den anderen Planeten, mit den großen Riesenplaneten. Als Voyager 2 auf Uranus zuraste, mit 18 Kilometer pro Sekunde, erschien also ganz langsam, und das müssen wir wirklich wörtlich nehmen, denn die Funksignale von Voyager 2, bis sie endlich in Pasadena ankamen, die brauchten 3 Stunden, deswegen ganz langsam. Jedes neue Bild, was kam, zeigte immer dasselbe. Das Ding, Voyager 2, kam zwar Uranus immer näher, es zeigte aber keine Einzelheiten. Dieser Planet schien eine einzige blaue Kugel zu sein und sonst nichts. Die Spektralanalysen, also die Analysen der Zusammensetzung dieser komischen Mischung, die da den Planeten umgibt, die gab an, das ist eine superdichte Form von Methaneis. Es ist Wasserstoff da, ein bisschen Stickstoff und Ammoniak, aber das ist es dann auch. Dieser Planet scheint eine völlig homogene Atmosphäre zu haben, obwohl er sich schnell dreht. Der dreht sich also auch mit 17 Stunden, wie man später festgestellt hat. Und wie Sie auf dem Bild ja gesehen haben, er hat sogar ein Ringsystem. Aber es ist ein äußerst merkwürdiger Planet, denn was würde man erwarten? Wenn die eine Seite immer von der Sonne angestrahlt wird und die andere Seite immer im Dunkeln ist, hatte man natürlich gedacht, dass sich die Strömungen, wenn man überhaupt welche beobachten würde, dass die Strömungen so wären, dass sie von dem Kalten zum Heißen oder vom Heißen zum Kalten sind. Ist aber nicht. Die Strömungen, die dann Voyager 2 tatsächlich gefunden hat, indem nämlich hier und da einige Wölkchen auftauchten, allerdings sind diese Wölkchen so groß wie die Erde, also sind Riesenteile, diese Wölkchen bewegten sich genauso, wie man das kennt von den Planeten, die normale Rotationsachsen haben, wie zum Beispiel Jupiter oder Saturn. Die Wolken, die Winde bewegen sich entlang des Äquators. Die Meteorologen waren geschockt. Gerechnet hatten sie mit einem Windsystem, was so aussieht, nämlich entlang der Rotationsachse. Was haben sie gekriegt? Sie kriegten ein Windsystem, das genau senkrecht dazu steht. Offensichtlich ist die Sonneneinstrahlung gar nicht so wichtig wie die Rotation eines Planeten. Dann entdeckte Voyager 2 noch was Merkwürdiges. Voyager 2 entdeckte ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld steht allerdings auch nicht so wie bei der Erde. Bei der Erde haben wir die Rotationsachse und das Magnetfeld ist zwar ein bisschen gekippt, aber es zeigt eben wie bei einem Stabmagneten fast in die gleiche Richtung. Beim Uranus ist es völlig weg von der Rotationsachse, ist um 60 Grad gekippt. Offensichtlich ist der Dynamo, der da am Werk ist, entweder gerade dabei zusammenzubrechen oder gerade dabei aufzubauen. Den Ursprung dieses Dings kann man nicht verstehen. Dann ein Ringsystem. Nicht so wie beim Saturn. Der Saturn ist ja ein wunderbares Ringsystem. Ja, mit Schäferhunden, Monden, die Ringe schön auf ihren Grenzen halten. Mit einem Ringsystem, was innen dünn beginnt und außen immer dicker wird. Mit ganz unterschiedlichen Ringsystemen. Wunderbar. Beim Uranus ist alles rasiermesserscharf. Das ist ein unglaublich dünner Ring. Und in diesem unglaublich dünnen Ring gibt es, glaube ich, nur zwei Schäferhundmonde, der überhaupt nicht, die können beide nicht erklären, weshalb dieses Ringsystem so dünn ist und so scharf. Nichts davon ist bekannt. Und das allergrößte Rätsel, allerdings vielleicht auch ein Rätsel, was uns schon in die Richtung bringt, warum Uranus vielleicht schief liegt, das allergrößte Rätsel sind seine Monde. Es war ja damals so, ich habe Ihnen ja schon erzählt, der Herschel wollte ja unbedingt, dass der Uranus eben nicht Uranus heißt, sondern nach seinem König Georg, dem König von England, benannt wurde. Also hat man die Monde wenigstens nach Engländern benannt. Also es heißt nicht nach Engländern, sondern nach Figuren aus englischen Romanen. Also da gibt es Miranda, Ariel, Oberon und Titania, das sind alles Figuren aus Shakespeare-Dramen. Und es gibt einen namens Umbriel nach einem Stück von Alexander Pope. Also da sind die Engländer wenigstens zu ihrem Recht gekommen. Und was sagen uns die Monde? Die Monde vom Uranus. So was habe ich ja noch nie gesehen. Ich meine, das haben die damals auch noch nicht gesehen, aber das war völlig merkwürdig. Das sieht danach aus, bei Miranda zum Beispiel, das sieht danach aus, als wenn der unglaublich oft mit irgendwas zusammengestoßen ist. Da flogen die Fetzen. Und hinterher haben sich diese Überreste wieder zusammengebacken. Man sieht auf Miranda förmlich, als wenn da so zwei Teile richtig zusammengeknallt worden sind. Richtig zusammengedrückt worden sind. Also quasi wie ein grüner und ein gelber Legostein. Das heißt, man sieht richtig die Kanten. Und sämtliche Monde des Uranus zeigen oder weisen auf eine Vergangenheit hin, die ziemlich schlimm gewesen sein muss. Es muss zu fürchterlichen Einschlägen gekommen sein. Und da liegt vielleicht die Lösung für die Schiefe der Uranus-Rotationsachse. Man kann ausrechnen, zunächst mal kann man erstmal ausrechnen, was für einen Einschläger, und Sie wissen schon, worauf ich hinaus will, also einen Einschläger auf den Uranus hätte man gebraucht, damit ein Planet, der immerhin 15 Mal so schwer ist wie die Erde, in seiner Drehachse, die vielleicht ursprünglich genauso fast senkrecht war wie die Drehachse aller anderen Planeten, dass diese Drehachse so stark kippt. Na, das ist gar nicht so schlimm. Also ein erdähnlicher Planet mit richtig Schmackes hätte es schon gebracht. Also wenn so ein erdähnlicher Planet mit 20 Kilometer pro Sekunde richtig auf ihn drauf getroffen wäre, dann hätte die ihn schon richtig umkippen können. Sowas hat man dann im Computer simuliert. Und tatsächlich hat es sich dabei ergeben, dass natürlich die Trümmer, die von einem solchen Einschlag übrig bleiben, auch prima zu den Monden gehören könnten vom Uranus. Das heißt, die Geheimnisse, die der Uranus uns durch dieses kleine, tapfere Raumschiff geliefert hat, nämlich wahnsinnig dünne Ringe, eine völlig schiefe Rotationsachse, Wetterverhältnisse, die völlig unerwartet waren, ein völlig verrücktes Magnetfeld. Alles das, wo ein amerikanischer oder einer der amerikanischen Projektleiter mal gesagt hat, wenn man das alles zusammennimmt, dann bräuchte man mehr Wunder, als man als Wissenschaftler normalerweise wirklich in der Lage ist hinzunehmen. All diese Sachen lassen sich auflösen in einem, wie heißt es so schön bei uns, Szenario, dass die Dinge wirklich früher zusammengekracht sind und den Uranus mit einem Schlag aus seiner normalen Drehrichtung gebracht haben. Tja, was soll man dann am Ende dazu sagen? Da bleiben zwei Möglichkeiten. Die eine ist, Irren ist menschlich, aber wenn man richtig Fehler machen will, dann braucht man einen Computer. Also vielleicht sind unsere Computermodelle völlig falsch. Oder aber wir halten es mit Niels Bohr, der gesagt hat, es ist alles möglich im Universum. Hauptsache, es ist genügend unvernünftig.